Andacht vom 7.9.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus verändert sich nie. Gracie ist hier. Ich stelle sie euch vor. Sie ist eine sehr enge Freundin von uns. Ich traf sie vor 3,5 Jahren. Da war gerade ein Event vorbei. Ich übertreibe nicht. Sie wäre heute tot. Aber Jesus rettete sie, heilte sie und tat wunderbare und kraftvolle Dinge in ihrem Leben. Inzwischen war sie in der IPS. Es ist so wunderbar, was Jesus in ihrem Leben getan hat, und sie ist sehr prophetisch und geistlich. Sie kam jetzt zu uns, um eine Woche bei uns zu verbringen. Gestern unterhielten wir uns und da fragte sie, ob sie über die Leute im Live prophezeien dürfe. So übersetzt sie heute und wird noch prophezeien, und Daniel freut sich. Ich wachte heute früh auf. Ich hatte keinen Traum wie gestern. Aber ich wachte mit einem starken Gedanken auf, der auch in der Bibel zu finden ist. Als Gott das sagte, fielen mir sofort viele Bibelverse dazu ein. So lag ich noch eine ganze Weile auf meinem Bett und dachte darüber nach und betete. Dann stand ich auf. Der Herr sagte: Reinhard, ich bin so hundertprozentig verlässlich, weil ich mich nie ändere. Mein Charakter verändert sich nie. Hier in Hebräer 13,8 steht es: Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. In den letzten 1,5 Jahren hat sich die Welt so sehr verändert, wie ich es in meinem ganzen Leben zuvor nicht erlebt habe. Der Wandel ist so einschneidend. Wenn man älter wird, fällt es einem schwer, sich mit Neuem vertraut zu machen. Ich bin 60, Debbie 64. Wir sind gerade erst wieder einmal umgezogen. Debbies Laptop ist kaputt gegangen, sie brauchte einen neuen, um all die Arbeit zu tun, die sie hier im Haus macht. Ich meinte, sie braucht ein MacBook, weil das meiner Ansicht nach das Beste ist. Aber Debbie hat noch nie in ihrem Leben ein MacBook gehabt. So saß sie neben mir auf der Couch und lernte all das Neue und war zum Teil ziemlich frustriert damit. Es ändert sich dauernd etwas. Aber je weiter die Welt voranschreitet, desto radikaler wird die Veränderung sein. Denn ich bin überzeugt, dass das Erscheinen des Antichrists und das Kommen Jesu nahe sind und alles bereitet sich darauf vor. Doch einer ändert sich nie: Gott. In Hebräer 13,8 steht das: Jesus Christus ist immer derselbe, er ändert sich nie. Wenn man den Kontext betrachtet, stellt man fest, dass davor davon geschrieben steht, dass alles erschüttert werden wird. Wenn ihr also denkt, dass die Erschütterungen der letzten 1,5 Jahre schon schlimm waren, täuscht ihr euch, es wird schlimmer werden. Ich bin kein Unheilsprophet, ich sage nur, was in der Bibel steht. Jesus sagt: Ihr werdet klar erkennen, dass nichts stabil bleibt. Die Bibel sagt, dass sogar Familienangehörige einander betrügen werden. Wie können wir Christen in solchen Zeiten siegreich, glücklich und entspannt bleiben, wenn sich doch alles so sehr ändert? Wenn ihr all euer Vertrauen und eure Sicherheit auf Jesus setzt, werdet ihr euch wohlbefinden. Alles, was erschüttert werden kann, finanzielle Probleme, Diagnosen, schlimme Situationen, all das spielt dann keine Rolle. Ihr müsst den Kontext sehen. Der neue Bund wird im Hebräerbrief perfekt gelehrt. Paulus sagt: Leute, alles wird erschüttert werden, aber in Jesus wird es euch gut gehen. Wenn Jesus sich nicht ändert, haben wir eine Sicherheit. Ich unterhielt mich kürzlich mit einem Paar, das bald heiraten will. Ich liebe es, wenn Menschen mich fragen und ich ihnen einen Rat geben darf. Es war eine Frage, die mir oft gestellt wird. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir passen sehr gut zusammen. Meinst du nicht auch, Reinhard? Ich antwortete: Das sagt gar nichts, wirklich nichts. Denn in 5 Jahren werdet ihr beide nicht mehr die gleichen Personen sein. In 5 Jahren hast du einen Partner, der ganz anders ist, weil er sich verändert hat. So ist es auch mit Freundschaften oder Geschäftspartnern, die sich im Laufe der Jahre verändern. Dann sind wir geschockt und fragen uns, was geschehen ist, weil sich die Leute so verändert haben. Alle Menschen ändern sich, nur Jesus nicht. Vor 3,5 Jahren war in Gracie beinahe eine tote Frau in einem Körper, der noch leben wollte. Jetzt ist sie eine strahlende, kraftvolle Frau, die im Prophetischen lebt. Wenn wir also meinen, das Leben mit meinem Partner wird wunderbar sein, dann täuscht euch nicht, jede Person verändert sich. Wenn wir jedoch unser Augenmerk auf den einen, der sich nie verändert, setzen, werden wir nicht enttäuscht und nicht erschüttert werden. Unser Leben wird stabil bleiben, zumindest in den meisten Situationen. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nie. Schaut, Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde. Er ändert sich nie. Er ist absolut sicher und stabil. In Malachi, dem letzten Buch des Alten Testaments, in Kapitel 3, Vers 6 steht: Ich bin der Herr, ich ändere mich nie. Wow, wunderbar. Wenn Gott sagt, ich bin der Gott, der dich heilt, dann bleibt das so. Wenn er sagt, es ist vollbracht am Kreuz, dann ist das so. Er wird nicht heute sagen, ich heile dich, und morgen will er nicht mehr. Schaut, wie oft wir durch Menschen verletzt wurden, weil sie ihre Meinung geändert haben. Als ich bereits 3 Jahre hier in Brasilien lebte, fragte mich jemand, was für mich in der Umstellung auf die Kultur Brasiliens am schwierigsten war. Nun, ich bin Österreicher, das ist eine ganz andere Kultur. Ich war 4 Jahre in England, das ist wieder eine andere Kultur. Ich verbrachte 10 Jahre in Amerika, das ist auch eine andere Kultur. Ich bin überall klargekommen, ich kann mich schon anpassen. Aber was für mich in Brasilien wirklich schwierig war, war dies. Du kannst dich nicht darauf verlassen, wenn jemand dir etwas verspricht. Auch bei Christen nicht. Das war zu Beginn sehr schwierig für mich. Denn für mich als Christ gilt, wenn ich jemandem etwas verspreche, dann halte ich es auch. Das zeigt den Charakter Gottes. Er verändert sich nicht. Hier aber war es so. Ich werde das tun, ich werde da sein, und dann tat er es nicht. Dann waren sie nicht da. Das war das Schwierigste für mich. Dabei stellte ich noch etwas ganz anderes fest. Diese Erfahrung erinnerte mich daran, mich niemals auf jemand anderen als auf Jesus zu verlassen. Und ich erkannte, warum es den Menschen hier sehr schwer fällt, sich völlig auf Gott zu verlassen. Weil sie unbewusst denken, Gott sei Brasilianer. Gott sagt, hey, ich werde dich heilen. Und du überlegst, tut er es oder tut er es nicht? Unsere Herzen denken so, nicht unser Bewusstsein, unsere Herzen. Unsere Herzen müssen erst überzeugt werden, dass Gott sich niemals ändert. Gott ist Gott. Alles, was er sagt, deckt er mit seinem Charakter, der sich niemals ändert. Wenn Jesus sagt, er ändert sich nie, dann ändert sich sein Charakter nicht. Du hast eine Weissagung erhalten, ein Versprechen von Gott, doch dann erfüllt es sich nicht. Dann denken wir, Jesus hat es nicht getan. Was uns nicht klar ist, unser Herz zweifelt an diesem Versprechen. Wenn du zweifelst, kannst du nicht erleben, was dir versprochen worden ist. Zweifel kommen daher, dass wir den Charakter Gottes nicht kennengelernt haben. Dann erleben wir die Erfüllung des Versprechens nicht und geben Gott die Schuld dafür und unser Herz sagt, ich wusste schon, dass es sich nicht erfüllen würde. In unserem Herzen denken wir, wir hatten recht. Das ist sehr gefährlich, denn unser Herz irrt sich da und darauf bauen wir unseren Glauben auf. Gott ist stark, treu, zuverlässig. Sein Charakter ändert sich nie. Ich war ein Jugendlicher, ich las in der Bibel und ein Vers sprach mich besonders an. Ich lernte diesen Vers gleich auswendig. Das ist jetzt über 40 Jahre her, aber ich erinnere mich noch daran. Es ist 4. Mose 23, 19. Gott ist kein Mensch, dass er lügt, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereut. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? Hier ist die Geschichte dazu. Das Volk Israel ging durch die Wüste, sie mussten durch das Gebiet eines anderen Volkes hindurchziehen. Der König dieses Volkes hatte große Angst vor Israel, denn er hatte gehört, dass dem Volk Israel alles gelang, weil sein Gott so stark war. So rief er den Propheten Bileam, damit er gegen Israel prophezeie. Zunächst wollte Bileam nicht, aber für Geld kam er mit. Ihr kennt die Geschichte. Aber hier ist das Verrückte dabei. Als der Prophet auf dem Berg steht und das Volk dort unten sieht, kommen aus seinem Mund nur Worte des Segens. Gott ist kein Mann, der lügen würde. Wenn Gott sagt, du bist geheilt in seinen Striemen, dann ist es so. Wenn er sagt, alles wird erschüttert, dann bleibe bei ihm, der ewig derselbe bleibt. Wenn er dir verspricht, dass es dir gut gehen wird, wird er dieses Versprechen halten. Schaut, wie es weitergeht in Hebräer 13. Jesus ist also immer derselbe. Das steht in Vers 8. Nun kommt Vers 9. Lasst euch darin nicht verunsichern durch keine fremden Lehren oder Ideologien, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Wenn Paulus davon redet, sich nicht täuschen zu lassen, dann geht es auch um Regulierungen, die den Menschen von außen aufgebürdet werden. Lasst euch nicht verunsichern, eure Herzen seien stark im Herrn. Wie viele von uns haben schon Versprechen von Gott erhalten und wir haben nicht geglaubt, dass sie hundertprozentig sicher sind und Gott sich nicht ändert? Wir dürfen nicht zweifeln, sonst trifft es nicht ein. Wir müssen glauben, dass das zu 100% sicher ist. Unglücklicherweise sind wir es so gewöhnt, dass sich die Menschen und ihre Aussagen ändern. Die ganze Welt wird erschüttert und ändert sich. Die finanzielle Welt, die politische Welt, alles. Aber Gott ändert sich nicht. Er ist treu. Warum sagt Jesus, er verändert sich nie, er ist immer derselbe? Was auch immer in deinem Leben erschüttert wird, hör auf, Umständen oder Menschen die Schuld dafür zu geben. Stell für dich selbst fest, ich habe Jesus und dem, was er ist und sagte, nicht vertraut. Ich werde mich immer an das Versprechen erinnern, Gott, du bist immer derselbe. Die Bibel sagt, der neue Bund war in Gottes Gedanken, bevor die Welt gegründet wurde. Wir waren geplant vor Erschaffung der Welt. Glaubt ihr, dass Gott irgendetwas erschüttert? Eure Untreue? Eure Fehler? Nein, nichts trennt euch von seiner Liebe. Gracie ist hier, um zu prophezeien. Wir hören auf zu lehren, damit Gracie prophezeien kann. Heiliger Geist, öffne immer unsere Augen, damit wir Danke sagen können. Heiliger Geist, fließe jetzt kraftvoll durch prophetische Worte. Wir werden prophetische Worte freisetzen für die Leute hier. Was auch immer eure Herzen berührt, wenn ihr spürt, dass es für euch ist, ergreift es. Wenn Gott in euer Herz hineinspricht, dann nehmt es an. Gracie. Eine Frau aus Europa mit hellen kurzen Haaren, sie hat schwierige Zeiten hinter sich, die für sie sehr schmerzhaft waren. Etwas in dir starb. Seit deiner Kindheit hast du viel gelitten und du bist sehr verwirrt. Du kannst es nicht vergessen und durchlebst es jeden Tag neu. Du hast auch Gott schon hinterfragt. Wenn er so gut ist, wer sagt, warum muss ich das durchleiden? Das hat dich daran gehindert, tiefer einzutreten in die Beziehung zu Gott. Gott hat überfließendes Leben für dich bereitet. Ich sehe eine Krone und ein neues Kleid für dich. All dein Schmerz, auch offene Wunden, werden übernatürlich geheilt. Du kannst alles hinten lassen. Ab jetzt kannst du in überfließendem Leben leben, ohne daran gehindert zu werden. Er ist dein liebender, fürsorglicher Vater. Dein Schmerz und deine Vergangenheit sind weg und du hast unbändige Freude. Diese Freude wirst du an tausende Frauen weitergeben. Diese Frauen werden verändert und miteinander verbunden da, wo du lebst. Und Leben und Heilung wird in alle Städte fließen, wo ihr seid. Reinhard, ich habe etwas für viele Menschen, die durch geistige Verwirrung gehen. Du hast eine Zeit hinter dir, wo dein Denken immer verwirrter wurde. Je mehr du das lösen wolltest, desto schlimmer wurde es. Wenn die Dinge schlimmer wurden, warst du noch verwirrter. Jetzt hast du permanente Angst. Du hast dauernd Angst und vor allem, und du glaubst nicht mehr, dass du Sieg erleben kannst. Einige Leute, für die dieses Wort gilt, nehmen Antidepressiva oder andere Medikamente ein. Und es wurde euch gesagt, dass ihr diese Tabletten dauerhaft nehmen müsst. Gott sagt, das ist nicht wahr. Hier ist der Weg hinaus. Erstens, trefft eine bewusste Entscheidung, nicht mehr länger so leben zu wollen. Ihr müsst euch da wirklich klar entscheiden, denn ihr habt euch schon eingerichtet, es ist Teil von euch. Das stimmt nicht. Zweitens, sagt einfach Danke. Manche von euch fragen sich jetzt, wie sie Danke sagen sollen. Weiß Gott nicht, wo ich durchgehe? Aber Gott sagt, es ist ein Zeichen eures Vertrauens. Ihr werdet sehen, dass sich nicht sofort eure Umstände ändern werden, aber ihr verändert euch. Dadurch habt ihr die Kraft, nicht auf eure Umstände zu schauen, und dann werden sich eure Umstände auch ändern. Gracie, für einen Mann, der zwischen 40 und 50 Jahre alt ist, du erlebtest eine große Enttäuschung. Dein Leben ist dadurch in eine Richtung gegangen, die du nicht wolltest. Außerdem bist du ein Gefangener von Verhaltensweisen, die du vor deiner Bekehrung hattest. Und du kriegst das nicht los. Du schaust die Lives von Reinhard an und liest seine Bücher, aber du wirst nicht frei. Du kannst dich nicht selbst freisetzen, aber er kann dich vollkommen freisetzen. Gott sagt, setze dein Augenmerk auf mich und meine Güte. Dann wird all das andere wie durch Zauberhand verschwinden und das Leben Jesu wird durch dich fließen. Ich sehe, was für dich bereitet ist, ist massiv größer, als du es dir vorstellen kannst, und es wird schnell kommen. Du kannst die Güte Gottes sehen und erleben und dich vollkommen auf ihn verlassen. Gott sagt, schau weg von den Dingen und schau auf mich. Reinhard, für Frauen und Ehepartner, die bisher keine Kinder kriegen konnten. Gott sagt, hört auf, die Lüge zu glauben, dass das mit mir zu tun hat. Das hat nichts mit meinem Herzenswunsch für euch zu tun. Ich wünsche euch, dass ihr Kinder habt. Gott möchte, dass ihr Kinder bekommt. Das ist sein Herzenswunsch. Ich bete und setze das Wunder jetzt über euch frei. Ihr Frauen, legt eure Hände auf euren Bauch. Wo die Männer da sind, legt eure Hände auf den Bauch eurer Frauen. Die Sterilität wird jetzt weggenommen. Ich breche jede Lüge des Teufels, die nichts mit Gott zu tun hat. Ich setze euch frei, dass ihr fruchtbar seid. Freut euch über eure Fruchtbarkeit. Gracie, ich habe ein Wort für eine Frau. Sie ist über 50 Jahre alt. Ich fühle eine starke Angst und Bedrängnis. Du hast viele Krankheiten und fühlst dich schlecht. Dir ist, als wäre dein Leben schon vorbei. Ich sehe viele Momente, wo in deinem Leben das Wunder freigesetzt wurde, aber du hast es nicht empfangen. Du hast es zurückgewiesen. Du hast alles, was von Gott kam, rationalisiert. Gott sagt, genieße mich und was ich tue. Gott ist der Eigentümer der Zeit. Du musst lernen, ihm zu vertrauen und in ihm zu leben. Sein Leben wird durch dich fließen. Hör auf zu rationalisieren. Lebe in Frieden mit ihm. Stoppe dieses Verhalten, alles zu hinterfragen. Das ist für viele Personen. Rationalisieren ist eigentlich Selbstsucht. Ich höre Gott sagen, es geht nicht um Tun, sondern um Sein. Du wünschtest dir schon oft zu sterben und deinen physischen Körper loszuwerden. Aber du wirst in diesem Körper frei sein und das Leben genießen und vorleben, wie gut Gott ist. Du wirst glücklich sein, so wie du es dir gewünscht hast. Amen.